Und damit willkommen zu einer weiteren Episode von Wie kann man? Und heute geht es darum, wie kann ich denn den Batteriestatus überprüfen? Letztes Mal haben wir ja gelernt, wie wir den Verschleißgrad des Akkus überprüfen können. Aber es gibt ja auch die Situation, der Akku geht irgendwie schnell flöten, ist weg, 0%. Tagtäglich hält nur noch 4 Stunden, aber woran kann das eigentlich liegen? Ihr habt das überprüft mit der App, 0 oder nur ganz wenig Prozent Verschleißgrad, daran kann es ja nicht liegen, ist ja noch genügend Kapazität vorhanden. Deshalb kann es auch sein, dass es einen anderen Übeltäter gibt und da bringt iOS eine ganz schöne Funktion mit in den Einstellungen, um das zu überprüfen. Und wie das funktioniert, das schauen wir uns jetzt an. Dazu öffne ich hier einfach mal die Einstellungen auf meinem iPad. Einstellungen, Info, Taste. Hier muss man sich vorstellen, das ist zweispaltig, also wer das auf dem iPhone ausprobiert, hier ist allgemein ausgewählt, da ist links hier die Spalte mit Flug, WLAN, Bluetooth, Classroom, Taste und dem ganzen Kram und rechts hat man dann, was ausgewählt ist, also allgemein in dem Fall. Software Update, AirDrop, Handoff, Taste. Ja, aber wir müssen auf die linke Spalte, Kontrollzentrum, also Taste. Auf diese, die auch beim iPhone standardmäßig ausgewählt ist, da habt ihr ja nur einen Bildschirm. Einstellungen. Überschrift. Und da wische ich jetzt einfach mal, bis Batterietaste kommt. Suchen, Manu, Flug, Weg, Blue, Klapp, mit, Kopf, nicht, Out, Ans, Hin, Tö, Sir, Tab, Bat, Da, iTunes, Batterie, Taste. Ein Doppeltipp. Batterieladung in Prozent, ein. Hier sind kleine Einstellungen, die interessieren uns eigentlich nicht so. Darunter kommt das Interessante. Verbleibende Batterieladung in Prozent in Vorschläge, Batterieloft, Autom, Batterienutzung, Auswahl. Letzte 24 Stunden. Taste. Wenn ihr jetzt euch also fragt, in den letzten 24 Stunden ist wirklich mein Akku so schnell von leer gegangen, das kann eigentlich gar nicht sein, dann müssen wir das auswählen, wenn wir eine Woche mal zurückgucken wollen. Das ist leider nicht nach Tagen aufgeschlüsselt, sondern da steht das dann halt nur nach Woche, also 7 Tage. Deshalb würde ich dann eher so letzte 2 Tage schauen und dann letzte 7 Tage oder auch mal letzte 24 Stunden und die 3 Spalten dann quasi irgendwie zusammen den Durchschnitt daraus ziehen. Aber jetzt erstmal letzte 24 Stunden ist wohl für die meisten erstmal am interessantesten. Also lassen wir das ausgewählt. Letzte 7 Tage. Taste. Detaillierte Nutzungsdaten anzeigen. Taste. Und jetzt nach dieser Taste hier kriegen wir das als App also App zu App aufgeschlüsselt, welche am meisten Strom verwendet hat. Musik, Audio, Hintergrundaktivität, 45%. M-Tech News, 36%. iTunes Store, 7%. Also die beiden Apps waren hier wohl sehr stark am werkeln. Wir können auch schauen, wie lange im Hintergrund. Dazu einfach wieder ein bisschen zurückwischen, bis detaillierte Nutzungsdaten anzeigen kommt. M-Tech, Musik, detaillierte Auswahl, detaillierte Nutzungsdaten anzeigen. Musik, 7 Minuten. Vordergrund 1,2 Stunden. Hintergrund, 45%. M-Tech News, 28 Minuten. Vordergrund, 36%. Also ist M-Tech News sehr stark im Vordergrund am Akku saugen. In den letzten 24 Stunden ist das schon ziemlich. Und auch bei so geringer Zeit. Und Musik sehr stark im Hintergrund. Also so kann man das echt gut rausfinden. Und das soll es eigentlich auch heute schon wieder gewesen sein, wie man einfach und schnell überprüfen kann, ob hier der Verschleißgrad, naja in dem Fall nicht, wenn ihr das mit der App überprüft habt, schuld ist oder ob und welche App schuld ist. Und damit bis zur nächsten Ausgabe.